Am 15. April fanden auf dem Kim-Il-sung-Platz die Militärparade und die Massendemonstration der Stadt Pyongyang zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung feierlich statt. Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, erschien auf der Tribüne des Platzes. Auf der Tribüne nahmen auch die führenden Repräsentanten der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Fang Byung-so und Park Bong-ju, die Vorsitzenden der Bezirkskomitees der Partei der Arbeit Koreas und die führenden Kommandeure der koreanischen Volksarmee ihre Plätze. Auf den Plätzen für Ehrengäste standen die Delegierten für die Festveranstaltungen zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die verdienstvollen Persönlichkeiten, die Gratulationsgruppen und Delegierten der Auslandskoreaner, die Auslandskoreaner, der Vertreter der Pyongyang Zweistelle der anti-imperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, die ausländischen Diplomaten, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TVRK und ihre Frauen, die Mitarbeiter der Botschaften verschiedener Länder und weitere ausländische Gäste. Die Ehrinformationen und die komplexe Militärkapelle der koreanischen Volksarmee hielten eine Anfangszeremonie ab. Unter den Klängen der Hymne auf die Vaterlandsliebe und des Liedes »Flattere hoch unsere Parteifahne« wurden die Staatsflagge der TVRK und die Fahne der Partei der Arbeit Koreas gehisst. Der Minister für Volksstreitkräfte berichtete dem Genossen Kim Jong-un, dass man die Militärparade zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung beginnen würde. Unter den Klängen des Liedes auf General Kim Il-sung und des Liedes auf den Heerführer Kim Jong-il wurden 21 Salutschüsse abgefeuert. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, hielt eine Gratulationsansprache. Im Auftrag von Genossen Kim Jong-un stattete er allen Parteimitgliedern, Angehörigen der Volksarmee und Bürgern, die mit fester Überzeugung von Sieg der koreanischen Revolution ohne geringste Abweichung und Aufräumung den Eid vor Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il glänzend durchgesetzt hatten, einen Dank ab. Weiter betonte er wie folgt: Alle Parteimitglieder, Angehörigen der Volksarmee, Jugendlichen und Werktätigen sollen die Flammen für die Schaffung des Malima-Tempos noch heftiger lodern lassen und dadurch das schönste Paradies des Volkes und den allseitig entwickelten starken sozialistischen Staat aufbauen, was die Welt beneiden würde. Die USA verüben tollwütige Atomkriegsmachenschaften gegen die TVRK und schwören die größte Kriegsgefahr herauf. Wenn die USA vernunftlos eine Provokation verüben, werden ihnen die revolutionären Streitkräfte der TVRK sofort vernichtende Schläge versetzen und ihren Totalkrieg mit einem Totalkrieg und ihren Atomkrieg mit einem nuklearen Angriff koreanischer Art beantworten. Danach erschienen die Fahnen mit den Porträts von den Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il, eskortiert von den Generalen und Offizieren der koreanischen Volksarmee auf dem Platz. Die Erdinformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr und alle Teilnehmer der Militärparade erwiesen auf die Fahnen mit den Porträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il blickend ihre Hochachtung. Als die Militärparade begann, erschienen zuerst die Kolonnen der Offiziere und Soldaten aus den Zeiten des antijapanischen bewaffneten Kampfes, des Aufbaus der regulären Streitkräfte und des vaterländischen Befreiungskrieges auf dem Platz. Anschließend marschierten die Kolonnen der Gardetruppen wie der 3. Solo-Infanterie-Garde-Division, der 4. Solo-Infanterie-Garde-Division Kim-Chek, der 2. Infanterie-Garde-Division Kang-Gon, der 105. Solo-Panzergarde-Division Du-Gyung-Su, der 2. Kriegsschiff-Garde-Flotte und des 56. Jägerregiments von Helden Kim Ji-sang vorbei. Ihnen folgten die Kolonnen der Marine, der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte, der strategischen Truppen, der Streitkräfte für Spezialoperationen, der großen Truppenverbände der koreanischen Volksarmee, wie des 1., des 2., des 4. und des 5. Korps und der Infanteriedivisionen der 1. Staffel der Korps an der Front, einschließlich der 46. Infanteriedivision. Den Platz betraten auch die Kolonnen verschiedener Militärhochschulen und Offizierschulen wie der Militärakademie Kim Il-sung, der Politischen Hochschule Kim Il-sung, des Militärinstituts Kim Jong-il, der Marinehochschule Kim Jong-suk, der Luftwaffenhochschule Kim Tsek, der Offizierschule Gangwon und der Artillerieoffizierschule Ojinu. Dann marschierten die Kolonnen der Revolutionsschulen Mangyongdae, Gangwon-suk und Nampo durch den Platz. Genosse Kim Jong-il erwiderte winkend den stürmischen Jubel der Marschkolonnen. Die Kolonnen der Roten Arbeiter- und Bauernwehr der Stadt Pyongyang und der Bezirke der Roten Jugendgarde und der Universitäten und Hochschulen wie der Kim Il-sung-Universität und der Technischen Universität Kim Tse marschierten vorbei. Die Kampfflieger flogen im Verband, der die Zahl 105 darstellte, mit einem feierlichen Feuerwerk durch den Luftraum über den Platz. Danach fuhren die Kolonnen der Panzer und Panzerwagen, der Artillerie, der Raketen der Teilstreitkräfte und der Raketen der strategischen Truppen vorbei. Beim Marsch der Militärkapelle erschien im Luftraum ein Fliegerverband, der mit dem Kontenstreifen in Form von fünffarbigen Fessenstäben das Ende der Militärparade krönte. Dann gab es die Massendemonstration der Stadt Pyongyang. Nach der Massendemonstration begab sich Kim Jong-un auf den Balkon der Tribüne und erwiderte winkend den Jubel der Massen.